Wir sind alle so dermaßen verkorkst. Ich kann nicht mehr. All the ladies in the house. We'll be right back.

Kind, zu betreutes Kind. We'll be right back. Ich wurde mit Stöcken geschlagen, mit Steinen geworfen.